hier im Fritz Extra. Den ganzen Abend sind wir für euch live dabei beim Fritz und 20. Geburtstag in der Columbia-Halle. Und Cyber Humsi, wir stehen jetzt gerade am Eingangsbereich, direkt hinter der Abrisskontrolle. Und kann das etwa sein? Ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Hier sind ein paar Leute, die nicht pünktlich waren und jetzt noch reinkommen. Ey, unfassbar. Das ist ja aber so bei Partys, ne? Man sagt, ey, 18 Uhr geht's los und dann so Berlin-mäßig, ja, ja, ich komme um 19, 20. So, den werden wir jetzt mal auf die Schliche fühlen. Darf ich dich mal ganz kurz fragen, wie heißt du? Florian. Florian, woran lag's? Wie, woran lag's? Naja, du weißt, 18 Uhr, wir hatten gesagt, 18 Uhr geht's los. Ja, arbeiten. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Arbeiten, Kollege, arbeiten. Arbeiten? Sag mal, wo arbeitest du denn, dass du nicht früher Feierabend machen kannst am Freitag? Ja, in einer Maschinenbaufirma. So, und was wäre da passiert, wenn du schon früher nach Hause gegangen wärst heute? Dann würden die viel Geld verdienen. Verlieren. Alles klar. Dann, wir machen eine Ausnahme für dich. Aber jeder, der jetzt nach Florian kommt, kommt nicht mehr rein. Da sind wir eiskalt. Florian, oh, in 10 Minuten. Heute kommen viele Florians. Ja, ist uns jetzt aber auch egal. Ganz ehrlich. Also, Florian, in 10 Minuten gehen Leoniden los. Ab zur Garderobe. Jacke abgeben, aber ganz zackig. Ja, alles klar. So, tschüss. Und im Code Krümmersprung nochmal zu verwenden. Warte mal, das wollte ich einmal in meinem Leben im Radio machen. Und wo nicht glatt ist, kannst du rennen. Ja, alles klar, dann los geht's. Viel Spaß. Danke. Willkommen. So, dann hinten raus nochmal nett gewesen. Aber guck mal, als wenn die Leute drauf gehört hätten, Cyber, jetzt kommt auch keiner mehr. Ja, jetzt sind sie alle da, hoffen wir. Ja, also dann kannst du losgehen. Leoniden gibt's hier in 10 Minuten. Und jetzt für euch hier Cardi B mit Bodak Yellow.